Meine Blümchen haben Durst. Meine Blümchen haben Durst, hab's gar wohl gesehen. Hurtig, hurtig will ich drum an den Brunnen gehen. Frisches Wasser hol ich euch, wartet nur ein Weilchen. Wartet nur, ihr Röslein rot und ihr blauen Veilchen. Seht, hier habt ihr Wasser schon, trinkt nun mit Behagen. Blüht und durstet noch recht lang, wollt ihr Dank mir sagen.